die wir mit Musik von Willy Spilling beginnen, mit seiner Suite Alt-Nürnberg in einer Bearbeitung von Gerhard Schindler. Anfang der 70er Jahre gespielt von den Nürnberger Symphonikern und dirigiert von Günther Neidlinger. Thank you.

Die sechssätzige Suite Alt-Nürnberg von Willi Spilling in einer Bearbeitung von Gerhard Schindler ging's von der Lorenzkirche über weitere Stationen bis zum Schembad laufen. Alle Details hatten die Nürnberger Symphoniker Anfang der 70er Jahre dirigiert von Günther Neidlinger. Die nächste Aufnahme, die entstand im Juli 1959 im Studio 1 von Studio Franken. Und wir hören Kammermusik von Hans Fleischer, sein Quintett für zwei Geigen, Klarinette, Cello und Klavier. Vier Sätze gespielt von Oliver Kolbenson, Hans Sistek, Hans Deinzer, Gerhard Simon und Erich Appel. Thank you. Thank you. Musik von Hans Fleischer, das war sein Quintett für zwei Geigen, Klarinette, Cello und Klavier in vier Sätzen mit Oliver Kolbinson, Hans Sistek, Hans Deinzer, Gerhard Simon und Erich Appel im Juli 1959 im Studio Franken. Zurück zu den Nürnberger Symphonikern, die wir vorhin schon mal gehört haben, dirigiert wieder von Günther Neidlinger Anfang der 70er Jahre. Solist in Franz Reitzensteins zweitem Klavierkonzert in F-Dur ist Raimund Havenit. Thank you. Thank you. Der Pianist Raimund Havenit und die Nürnberger Symphoniker, dirigiert von Günter Neidlinger, im Juli 1972 mit dem zweiten Klavierkonzert in F-Dur von Franz Reitzenstein. Klavier begegnet uns auch in der nächsten Aufnahme, und zwar solo, aber mit vier Händen in dem folgenden Concertino von Gerhard Deutschmann, drei Sätze Allegro Andante und Allegro Molto. Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber teilen sich die Klaviatur. Thank you. Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber waren das mit dem Concertino für Klavier zu vier Händen in drei Sätzen von Gerhard Deutschmann. Gunter Dornheim ist unser nächster Komponist hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 und wir hören sein Concerto in vier Sätzen für Jazz-Trompete, Posaune, Klarinette, Fagott, Violine, Bratsche, Cello, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Das alles jetzt mit Mitgliedern der Nürnberger Symphoniker im Juni 1966, geleitet von Max Loy. Thank you. Mitglieder der Nürnberger Symphoniker unter Max Loy im Juni 1966 mit dem Concerto 1 in 4 Sätzen für Jazz, Trompete und Nonett von Gunther Dornheim.